This is Mads, the story. This is Mads, mein Leben. This is Mads, mein Hobby. This is meine Gefühle, die Gedanken und die Sorgen. Brech Blockaden und die Schranken und erfasse sie in Worte. This is das Ende, Ende einer Trilogie. Schrieb Geschichten über Leben und auch über Fantasie. Über Politik und wie ich dich am besten battle. Ja, die ganze Scheiße findet Platz auf meinem kleinen Zettel. Doch jetzt ist Ende, Ende für das Erste. Vielleicht mach ich noch ne Platte, wenn ich nicht im Feuer sterbe. Doch ich geh mein Weg für das Label und die Crew. Es sind Smog, Lil Bob One, Lady Shelly und der Smooth. Es wird Zeit, Zeit Abschied zu nehmen. Lasse diesen Beat aufklingen und sag auf Wiedersehen. Der Stift verlässt das Blatt, hab das letzte Wort geschrieben. Lyric very hard, du siehst deine Worte fliegen.